Bin Ihnen dankbar, dass jetzt die Stimmen erstummt sind. Wir wollen ganz langsam jetzt auch mit der Veranstaltung, zu der Sie alle gekommen sind, beginnen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unseren Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble. Wir haben vor wenigen Tagen in Dorstadt, nicht weit weg von Braunschweig, eine ganz, ganz große Veranstaltung gehabt, 2000 Jahre europäische Geschichte. Von der Varusschlacht bis in die Neuzeit. Und diese 2000 Jahre, meine Damen und Herren, waren geprägt, und das hat man gesehen an diesen zwei Tagen, mit 20.000, 30.000 Menschen, die war gezeichnet durch die Darstellung von Rüstung, von von Spiel, von Waffen jeglicher Art, war das auch 2000 Jahre europäische Geschichte. Und meine Damen und Herren, wir können zurückschauen auf Demokratie in Europa, durch die Großväter Europas, die es geschafft haben, nach dem Zweiten Weltkrieg dafür zu sorgen, dass Europa zusammensteht, dass wir zusammen handeln, zusammen forschen, zusammen konkurrieren um den besseren Betrieb, um den besseren Ausbildungsplatz, aber wir bekriegen uns nicht mehr. Und ich glaube, das ist die ganz, ganz große Botschaft, die ausgehen muss, von uns Europäern der Welt zu zeigen, es geht auch mit 27 Ländern, obwohl das schwer ist, aber es geht, weil es gehen muss, meine Damen und Herren. Und vor allen Dingen, wenn ich in die vielen jungen Gesichter schaue, das freut mich insbesondere heute Abend, weil das ist ein Europa, was wir für euch gestalten, für Sie gestalten, und es ist wichtig, dass Sie heute, ich verstehe nicht, dass meine Kopfschüttel, das ist ein Europa, was wir für Sie gestalten. Freie Möglichkeiten des Berufes, freie Möglichkeiten des Studierens, des Anerkennens aller Demokratie kann man lernen, muss man vielleicht. Ja, meine Damen und Herren, am 7.6. gilt es darum, die Menschen zur Wahlurne zu führen. Wir haben ein Problem, die Menschen nicht begeistern zu können für Europa. Und ich glaube, an den zwei, drei Formulierungen von eben wird deutlich, dass Europa wichtig ist. Und lassen Sie uns den heutigen Abend dafür nutzen, die möglicherweise Probleme auch anzudiskutieren, die es möglicherweise Ihnen nicht ermöglichen, Europa positiv zu sehen, Europa kritisch zu sehen, Europa möglicherweise zu verhöhnen, wie eben gerade. Das tut der Sache nicht klar. An die Kritiker vielleicht noch ein einziges Wort. Gehen Sie doch mal auf die Soldatenfriedhöfe und schauen Sie die Namen an der jungen Männer und die waren die Geburtsdaten. Das sind alles Daten und Geburtsdaten teilweise eurer Generation. Das darf sich nicht mehr wiederholen in Europa, deswegen arbeiten wir zusammen, die 27 Länder der Europäischen Union, aus einem starken Deutschland heraus, um Europa, ein starkes Europa, weiter zu vollenden, meine Damen und Herren. Und Millionen von Menschen haben gelitten, weil es keine Demokratie gab. Heute haben wir Demokratie, nutzen wir die Demokratie auch zur freien Diskussion. Dazu soll der heutige Abend dienen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich auf eine engagierte, faire Diskussion, die ruhig lange gehen kann, weil wir uns den Themen stellen wollen und die Themen auch stellen müssen. Jetzt würde ich das Wort weitergeben wollen an Karl Spüren. Herzlichen Dank. Ja, liebe Heidi Mundlos, liebe Uwe Schäfer, sehr geehrter Wolfgang Schäuble, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch nochmal herzlich begrüßen. Und wir haben uns eben gerade entschieden, beim Blick in die Runde, es ist, sprechen wir die Dinge offen aus, eine für CDU-Veranstaltung zum Teil etwas untypisch besetzte Veranstaltung. Das muss kein Nachteil sein. Also, ich schlage deswegen Folgendes vor. Ich glaube, auch damit stoße ich bei denen, die eher typischerweise zu CDU-Veranstaltungen gehen, bei denen, die aus allgemeinem Interesse gehen, und bei denen, die seltener bei CDU-Veranstaltungen anzutreffen sind, gleichermaßen auf Verständnis und hoffentlich auch auf Unterstützung. Wir haben uns eben in kurzer Abstimmung mit Wolfgang Schäuble entschieden, dass wir sozusagen den Diskussionsteil zulasten eines Einführungsreferates etwas ausweiten. Das heißt also, ich habe das auch bei den Bekleidungsstücken gesehen, das eine oder andere Thema drängt sich heute Abend förmlich auf und deswegen wollen wir ein paar einleitende Sätze haben und führen danach eine Diskussion. Und ich darf das, ich habe es eben ein bisschen lustiger gesagt, darf ein Folgendes bitten, das meine ich tatsächlich ganz. Dass wir uns, auch wenn einem die Argumentation der einen Seite oder der anderen Seite etwas schwergängig erscheint, dass wir uns darum kümmern, sozusagen den Anstand in der Diskussion beizubehalten. Möglichst störungsfreien Ablauf. Ich weiß, der eine oder andere hat vielleicht mit der einen oder anderen These ein paar Probleme. sich das anzuhören und dann kritische Wortbeiträge sachlich abzuliefern. Genau. Und ich glaube, dann wird diese Veranstaltung im Ergebnis für uns alle am sinnvollsten durchzuführen sein. Hoffe auf Ihr Verständnis und insofern auch jedenfalls in diesem Fall auf Ihre Kooperation. Ich versuche, das Ganze möglichst angemessen zu moderieren. Ich freue mich darauf und darf nun das Wort an unseren Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble geben. Bitte.